Und ich habe da gesagt, dass du sterben wirst und jetzt ist Zeit zu gehen. Und plötzlich hat mein Herz angefangen, also wie rasend im Schlag und gestoppt. Und das nächste, was ich wusste, ich bin durch dieses gewaltige Licht eintreten in den Himmel und ich stehe mit im Himmel. Und Jesus steht dann mit mir im Himmel und er schaut mir die Augen. Hallo, ich bin der Reinhard Hirtler, ich bin Österreicher, ich bin Steirer, bin in der Steiermark aufgewachsen, bin 58 Jahre und bin seit vielen Jahrzehnten Christ, gehe mit Jesus Christus ganz bewusst und ganz persönlich in mein Leben. Und ich bin Missionar in Brasilien zurzeit, ich lebe heute in Brasilien. Ich habe ein paar Jahre in England gelebt, habe meine theologische Ausbildung gemacht, dann habe ich in Österreich für einige Jahre Gemeinden gegründet, dann habe ich mich gerade nach 10 Jahren nach Amerika geschickt und jetzt lebe ich seit 6 Jahren in Brasilien. Da sind wir in Gemeindegründungen involviert und auch involviert, Waisenhäuser und Kindertagesheime zu bauen. Aber worüber heute einmal reden möchte, ist über ein Erlebnis, das mein Leben wirklich grundlegend und radikal verändert hat. Es war vor etwa 10 Jahren, da habe ich mitten in der Nacht einen Traum gehabt. Und der Traum war sehr real, also total klar. Und ich habe sehr viele Träume gehabt, wo Gott zu mir in Träumen gesprochen hat und die sich dann auch erfüllt haben, die dann auch genauso passiert sind, wie ich es geträumt habe. Und ich habe in der Nacht einen Traum gehabt. Der Traum war sehr kurz, aber sehr, sehr, wirklich sehr prägnant. Jesus ist zu mir gekommen in dem Traum. Er ist auf mich zugegangen. Er hat mir die Augen geschaut und er hat gesagt: Reinhard, bevor dieses Jahr zu Ende sein wird, wirst du sterben und zu mir in den Himmel kommen. Der Traum war für mich, hat mich nicht irgendwie fertig gemacht, aber doch schon irgendwie zum Nachdenken gebracht. Ich habe mir dann mit niemand drüber geredet, also mit keinem Menschen, auch nicht mit meiner Frau. Das war am Anfang des Jahres. Das Jahr ist dann so dahingegangen und im Herbst desselben Jahres habe ich denselben Traum nochmal gehabt. Den komplett gleichen Traum, wo Jesus zu mir kommt, mir in die Augen schaut und sagt: Reinhard, bevor das Jahr zu Ende ist, wirst du sterben und zu mir in den Himmel kommen. Und du wirst aber die Möglichkeit haben, im Himmel zu bleiben oder wieder zurückzugehen auf die Erden. Und dann bin ich aufgewacht. Und am nächsten Tag in der Früh, wie meine Frau Mutter war, ist, habe ich meiner Frau das gesagt, habe ich von dem Traum erzählt. Und meine Frau war dann recht verzweifelt. Die hat versucht, aus mir rauszukriegen: Geh, Reinhard, wirst du wieder zurückkommen oder wirst du nicht zurückkommen? Ich habe gesagt: Ich kann dir das jetzt nicht sagen. Wieso jetzt sagen, was ich mache? Ich bin ja noch nicht gestorben. Keine Ahnung. Sie ist dann in ein tiefes Loch verfallen. Sie sagt: Ich kenne Jesus genau, du liebst Jesus mehr wie ich und du kommst sicher nicht zurück zu mir. Und es war eine schwierige Zeit für sie. Etwa 2 Wochen später, ich bin geschlafen in der Nacht, sehr, sehr guten, tiefen Schlaf. Plötzlich, wie ich munter war, ich spüre, dass jemand meine Hand hält. Und ich wache auf und ich schaue, und da steht Jesus neben meinem Bett und hält meine Hand. Und wir gehen raus durch die verschlossene Schlafzimmertür, den Gang runter in dem Haus, wo in Amerika gelebt hat, und Jesus sagt: Setz dich da her. Und das war mein Sessel, wir haben da einen Sessel gehabt, das hat geheißen, der Papastuhl. Da habe ich mich immer hingesetzt, um eine Zeit mit dem Herrn zu verbringen, mit Jesus zu verbringen. Und meditiert und gebetet. Und Jesus sagt: Setz dich da her. Und er sagt: Die Zeit ist gekommen, ich habe dir gesagt, dass du sterben wirst und jetzt ist Zeit zu gehen. Und plötzlich hat mein Herz angefangen, also wie rasend im Schlag und gestoppt. Und das nächste, was ich gewusst habe, ich bin durch dieses gewaltige Licht eintreten in den Himmel und ich stehe mit im Himmel. Und Jesus steht dann mit mir im Himmel und er schaut mir die Augen und er hat gesagt: Ich werde dir viele Dinge zeigen, was den Himmel betrifft und was die Ewigkeit betrifft und auch die Zukunft und dein Leben betrifft. Und dann wirst du dich entscheiden können, ob du wieder zurück bist auf die Erden oder ob du ewig hier bei mir im Himmel bleibst. Und ich habe gewaltige Dinge gesehen, Sachen erlebt, die so herrlich sind. Das Zentrum vom Himmel ist nicht Mose und Abraham und Paulus oder sonst wer, ist Jesus. Überall, wo Jesus in die hingegangen bin, hat sich alles verneigt. Im Himmel verneigt. Im Himmel waren Tiere, im Himmel waren Bäume, waren Natur. Und ich weiß so klar, kann mich erinnern, wie Jesus und ich zum Beispiel vorbeigegangen sind, da war ein Bereich, da ist der Fluss, Außenfluss draufgekommen und hat sich vor Jesus verneigt. Also alles verneigt sich vor Jesus, vor dem Herrn der Herren und Könige der Könige. Und Jesus hat mir dann mein Haus auch gezeigt und ich habe viele Personen auch im Himmel gesehen, Personen, die mit mir persönlich gesprochen haben, Paulus und Abraham und David und der Menschen, die bereits gestorben sind. Also sterben tun wir Christen hier nicht. Aber die Menschen ihr Leben auf dieser Erde beendet haben. Und dann hat Jesus mir auch ein Haus gezeigt. Und er hat gesagt: Reinhard, gefällt dir das Haus? Und ich bin gestanden vor dem Haus und ich habe gesagt: Das ist ja absolut genauso, wie ich mir ein absolutes Traumhaus vorstellen könnte. Mit die Form also absolut so gemacht, wie niemand hätte ein Haus schöner machen können, für mich persönlich, als für dieses Haus. Und Jesus hat mit seinem richtigen Lächeln im Gesicht gesagt: Reinhard, das habe ich für dich gebaut. Das Haus ist für dich. Das ist dein Platz, den ich für dich zubereitet habe. Und viele andere Sachen und Geschichten habe ich erlebt. und Dinge, die ich vorher nie verstanden habe, habe ich zu verstehen begonnen. Und plötzlich ändert sich der Gesichtsausdruck Jesus. Also er ändert sich so richtig. Und von diesem Ort der Herrlichkeit und Freude und unbeschreiblichen Schönheit, plötzlich geht da eine Traurigkeit aus vom Gesicht Jesus. Und ich schaue ihm ins Gesicht und ich sage, aber Jesus, wie bist du traurig? Das gibt es ja nicht im Himmel, gibt es keine Traurigkeit. Und Jesus keine Worte gesagt, gar nichts. Er hat nur so gemacht. Und hat so links weit weg von sich gezeigt. Und ich habe dann geschaut in die Ferne. Und in der Ferne habe ich etwas gesehen, was ausschaut wie Baustelle. Also es ausschaut, wie wenn da irgendetwas Unfertiges war. Baustelle, das nie fertig gemacht worden ist. Und ich sage, Herr, was ist das? Und im nächsten Augenblick stehen wir bereits vor dieser Baustelle. Und Jesus sagt mit der tiefsten Traurigkeit, die ich je gesehen habe, so Jesus, Reinhard, kannst du dir erinnern, das Haus, das ich dir gesagt habe, das dir so gut gefällt? Sag ich, ja, Herr, danke, danke. Sagt er, das sind die Häuser, die nie fertig gebaut werden. Weil die Menschen, die sterben, ohne dass sie mich als ihren Retter angenommen haben. Und das macht mich so traurig. Und Jesus hat zu mir gesagt, meine Kinder sind so sehr beschäftigt mit sich und ihrem eigenen schönen Leben, dass sie völlig vergessen, dass ich für die anderen Menschen gestorben bin. Und das macht mein Herz so traurig. Und dann hat er mir in die Augen geschaut und gesagt, weißt du, Reinhard, viele meiner Kinder verstehen nicht, ich liebe den Vergewaltiger genauso wie das Opfer, das er vergewaltigt hat. Ich bin für beide gestorben. Ich liebe den Mörder. Ich liebe den Mörder genauso wie die Person, die ermordet hat. Weil ich bin für beide gestorben. Und es macht mein Herz jedes Mal traurig, wenn eine Person das Leben der Erde verlässt, ohne mich als ihren Erretter und Erlöser kennengelernt zu haben. Und plötzlich ist mir diese Bibelstelle in den Sinn gekommen, wo die Bibel sagt, vor den Engeln wird Freude sein über jeden Sünder, der umkehrt. Und plötzlich ist mir bewusst worden, über jeden Sünder, der umkehrt, ist Freude. Aber über jeden Sünder, der stirbt, ohne umgekehrt zu sein und Jesus Christus als seinen Retter angenommen hat, herrscht auch Traurigkeit. Und Jesus hat mir in die Augen geschaut und gesagt, Reinhard, ich habe dir gesagt, du kannst dich entscheiden. Und eigentlich bis zu dem Punkt war für mich klar, ich werde nie mehr wieder den Himmel verlassen. Aber wie ich die Traurigkeit gesehen habe mit den Augen Jesus und wie ich gesehen habe, wie sehr er die Menschen liebt und wie sehr er will, dass alle Menschen ihn erleben als ihren Erretter, habe ich zu ihm in die Augen geschaut und gesagt, Jesus, ich will wieder auf die Erde zurück und ich will den Rest meines Lebens dir dienen und alles tun, um so viele wie möglich Menschen die frohe Botschaft des Evangeliums zu bringen und ihnen zu erzählen, Jesus Christus ist gestorben, damit auch sie eine Hoffnung haben können, ewig bei Jesus leben können. Das werden wir erfahren. Zum Zeugen gibt es viel, aber du willst mir sehr lange brauchen.